Es ist zu lange. Es ist zu lange. In mir schon am Brodeln. In mir schon am Brodeln. Es ist zu lange. In mir schon am Brodeln. Ihr tragt die Nase viel zu weit nach oben. Eure Worte sind verlogen. Doch ich schon euch auf den Boden mit geladenen Kanonen. Wird dann abgerechnet, deine Zeit, sie läuft ab. Wie du versuchst, auf krampfhaft relevant zu bleiben. Ich kann dir beweisen, dass es schnell vorbei sein kann. Visier hier ein und dein Kopf, er explodiert. Eine Regung der Freude verbreitet sich in mir. Und die Wichser sind schockiert, dass dies wirklich grad passiert. Können sie nicht glauben, diese Szenen vor den Augen. Kennen sie nur aus dem Film. Ihr treibt mich an den Rand und ich will euch nur noch killen. Das ist kein Spiel, denn ich mein es ernst. Es wird zu spät sein, bis ihr das dann mal bemerkt. H zu dem P, zu dem A. Eiskalter Killer und das nicht nur in dem Park. Eiskalter Killer. H zu dem T, zu dem A. Eiskalter Killer. H zu dem T, zu dem A. Ich rufe in die Menge rein, dass alle sterben und die Menschen sie fangen an zu schreien, weil sie es merken, dass sie mir nicht mehr entkommen. Denn ich habe begonnen, ein Massaker zu verrichten, jedes Lebenslicht vernichten. Ich rufe in die Menge rein, dass alle sterben und die Menschen sie fangen an zu schreien, weil sie es merken, dass sie mir nicht mehr entkommen. Denn ich habe begonnen, ein Massaker zu verrichten, jedes Lebenslicht vernichten. Autobombe und der Stacheldraht, egal was es mich kostet, ich rechne mit euch ab. Und jeder lügt, wenn er mich durch den Dreck zieht. Die Bombe ist am Ticken, bevor sie um die Ohren fliegt. Ich hab euch nichts zu sagen, wähle Gewalt als Mittel meiner Sprache. Bleibt sie die erste Ball. Taten sagen mehr als Worte. Du frisst meinen Stahl, wenn sich die Kugeln durch deinen Schädel bohren. Ich vergib die Bitches, die dachten, sie könnten mich einfach so manipulieren. Die Pinocchio sind ihre Nasen erwachsen, doch ich muss sie zum Kapitulieren zwingen. Mit gewaltvollen Dingen hol ich die Waffe dann aus meinem vollen Schrank. An eurem Treffpunkt warte ich am Abend. Im Schutze der Dunkelheit werde ich zuschlagen. Unerwartet tauch ich aus den Schatten auf und rufe in die Menge, dass ihr alle sterbt. Mein Magazin, was sich allmählich entleert. Körper fällt zu Boden, in ihnen ist kein Leben mehr. Mein Magazin, was sich allmählich entleert. Körper fällt zu Boden, in ihnen ist kein Leben mehr. Ich rufe in die Menge rein, dass alle sterben und die Menschen sie fangen an zu schreien, weil sie es merken, dass sie mir nicht mehr entkommen. Denn ich habe begonnen, ein Massaker zu verrichten, jedes Lebenslicht vernichten. Ich rufe in die Menge rein, dass alle sterben und die Menschen sie fangen an zu schreien, weil sie es merken, dass sie mir nicht mehr entkommen. Denn ich habe begonnen, ein Massaker zu verrichten, jedes Lebenslicht vernichten.